1 Live. Noob und Nerd. Die WG mit Manuel. Manuel. Dennis. Ruffelkopter. Und Sie. Sie. Dennis. Wohnzimmer. Hurra! Die beste Show der Welt geht weiter! Du meinst Alarm für Affe 11? Cobra! Wo? Ich meine Fantastic Toys and Merchandise. Eine Webshow, in der wöchentlich die wichtigsten Probleme des Lebens vorgestellt werden. Du meinst, den Haustürfeststeller runterzutreten, wenn man nur Socken anhat? Nein! Probleme bei Retro-Action-Figuren. Zum Beispiel Sammlerwertminderung bei Stresslinien in der Verpackungskarte von Star Wars-Figuren der Vintage-Series und Vergilbung von Blistern bei He-Man-Figuren Classic-Series. Mir wird schwindelig. Hola, Jungs. Hi, Sie. Die beste Webshow der Welt ist zum Glück doch nicht abgesetzt worden. Oh, das ist genauso interessant wie euer Auftritt bei der Tanzshow Stepping Out. Liebe Jury, ich tanze ohne Musik, weil ich Mittelohr hab. Und mein Tanzpartner ist dieses iPad. Ich bin per Skype zugeschaltet. Ich kann mich nur auf den Bürostuhl drehen. Haben wir gewonnen? Und warum wird Fantastic Toys und Merchandise fortgesetzt? Weil Skeletor gedroht hat. Wenn die Show abgesetzt wird, mache ich ab jetzt Schminktutorials und Follow Me Rounds durch Eternia. Und He-Man wird mich nichts daran hindern. Gott sei Dank, unser Vermieter kommt. Tag, ihr Barbie-Pferde. Tag, Herr Braunschweig. Was ist Ihre Lieblings-Webshow? Meine eigene. War aber extrem unerfolgreich. Leute, ich hab Ahnung, wovon ich rede. Ich mach keine irreführenden Clipnamen, nur weil ich klickgeil bin. Ich mach keine Comedy für Elfjährige und keine Schleichwerbung. Für sowas wurde das Internet nicht erfunden. Lasst euch von Noob und Nerd wecken mit der 1Live-App. Alle Infos auf 1Live.de.